Abendkasten. Etwas So. später, aber so ein paar Vorbereitungen sind noch für Samstag zu treffen, Ja. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum Dicken Engel am 31.07.2017. Wir fangen ein bisschen später an, nämlich um 21.05 Uhr. Und unser Thema ist heute das Gesetz zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen. Das hat der Bayerische Landtag jetzt neulich mal beschlossen. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch ganz gut, wenn der Dietmar vorbeikommt. Der ist ja nun Vorsitzender im LV Bayern und zu dem Thema ein bisschen was erzählt. Bevor wir das jetzt machen, noch mal einmal kurz an den anwesenden Bundesvorstand. Carsten, wie geht's dir? Wie ist es? Ja, herrlich, was soll ich sagen? Heute mal eine nette Diskussion zu Plakaten auf Twitter, muss auch mal sein. Und ich denke mal, das ist eine Geschichte, mit der wir uns definitiv nochmal beschäftigen müssen. Nicht speziell mit denen, die wir jetzt haben, sondern allgemein diese Plakatierwut, die natürlich überall wieder losbricht. Ich bin da kein Fan von, ich werde auch kein Fan mehr von, weil ich jetzt schon wieder vor der Haustür sehe, wie die Flut über uns hereinbricht und willenlos von jeglicher Partei irgendwo Plakate angebracht werden. Andere Plakate werden hochgeschoben und. Ich denke, da bin ich nicht alleine und wie ich das heute so mitbekommen habe, geht das halt etlichen genauso. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen, soweit geht's mir gut. Das ist doch schön zu hören. Laternenmasten zu Weihnachtsbäumen, ne? Nur das im Genau. Sommer. Ja, Dietmar, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns heute. Und dann würde ich sagen, legen wir schon mal los. Fang doch einfach mal an. Was ist das bitte für ein Gesetz? Und was haben die Bayern sich dabei gedacht? Haben die überhaupt gedacht? Also zum ersten Teil werde ich jetzt einfach, ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal mit einem kleinen Monolog an, weil das Gesetz ist gar nicht so umfangreich, hat aber recht umfangreiche Auswirkungen und das sollte man schon würdigen. Ich teile es mal in sechs Bereiche auf. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Und zum zweiten Teil, ein Gesetz aus dem Hause Seehofer, man hat sich sicher was dabei gedacht, aber es ist nichts Gutes. Ja. Dass dieses Gesetz beinhaltet eigentlich einen Klopper nach dem nächsten. Der nach meiner Ansicht nach größte, steht eigentlich gleich am Anfang, beziehungsweise ist diese Metaebene. Man hat mit diesem Gesetz, das eigentlich eine Erweiterung des Polizeiaufgabengesetzes ist, einen neuen Tatbestand eigentlich eingeführt, ohne dass es ein Tatbestand ist. Man spricht jetzt nicht mehr davon, dass Menschen irgendetwas getan haben oder dass eine konkrete Gefahr da wäre, dass sie etwas tun könnten. Nee, man spricht jetzt von einer drohenden Gefahr. Das ist genauso schwammig, wie es sich anhört und auch noch in keinster Weise irgendwie normiert. Es liegt in der Natur der Sache, dass das auch nicht besonders gerichtsfest ist, weil es liegt ja nichts vor, es ist keine konkrete Planung da, es ist kein konkretes Vergehen da. Der Mensch hat noch nichts angestellt. Er hat auch nicht geplant, was anzustellen. Das wäre schon lange strafbar. Es geht schlicht und ergreifend eine drohende Gefahr von ihm aus. Das ist eine ganz tolle Sache, weil das trifft schlicht und ergreifend auf jeden zu. Da muss man sich nicht groß einschränken. Die drohende Gefahr, dass man irgendwas tun könnte, ist eigentlich immer gegeben. Und je nachdem, wie die Polizei Hinweise würdigt, ist sie dann so drohend, konkret ist sie ja nicht, dass man Maßnahmen ergreifen muss. Also das ist nach meiner Ansicht nach eigentlich der größte Klopper in diesem Ding, weil man geht hier tatsächlich von rechtsstaatlichen Prinzipien, die ja mit der konkreten Gefahr ohnehin schon aufgeweicht wurden. Auch diese Leute haben nie was angestellt, geht man ja hier komplett weg. Also das ist mal das Erste. Tja, wenn dann die Polizei aus diese drohende Gefahr erkannt hat, dann hat sie natürlich diverse Maßnahmen und nachdem die bisherigen selbstverständlich nicht ausreichen, hat man dann gleich mal in die Vollen gegriffen. Was noch relativ harmlos ist, und was man durchaus diskutieren könnte, ist Identitätsfeststellung und erkennungsdienstliche Maßnahmen. Das ist also, wenn man den Eindruck hat, dass von irgendjemand diese drohende Gefahr ausgeht, dann kann man die Identität feststellen und den Erkennungsdienst nicht behandeln, sprich die Fingerabdrücke nehmen. Das ist jetzt noch ein relativ übersichtlicher Eingriff. Deckt sich nicht mit unserer Rechtspraxis, ist ein ganz klarer Rückschritt, aber es ist noch übersichtlich. Deutlich heftiger wird es dann schon eine Klausel weiter. Da sind wir dann bei Kontaktverboten sowie Aufenthaltsge- und Verbote. Also sprich, man kann einem dann untersagen, mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufzunehmen oder irgendwelche Plätze zu besuchen, da vielleicht wo so böse Demonstrationen stattfinden. Oder man kann auch, und das ist meines Wissens auch neu, auch wirklich sagen, du bleibst zu Hause, du bleibst im Norden von München, was auch immer. Das ist, ich würde das eine Beschränkung in meiner Freizügigkeit nennen und das ohne, dass irgendwas vorliegt. Also auch ein ganz dicker Klopper. Gut, Aufenthaltsge- und Verbote machen keinen Spaß, wenn man sie nicht überprüfen kann. Dass dann die elektronische Fußfessel für solche oder generell elektronische Aufenthaltsüberwachung, das ist ja momentan effektiv die Fußfessel, angeordnet werden kann, ist dann eigentlich nur ein logischer Schritt. Und der Klopper ist eigentlich vorher drin. Als ganz großen Klopper haben wir dann den Gewahrsam, der bislang für konkrete Gefahren, also das wurde ja damals für irgendwelche Hooligans beschlossen, weiß nicht, ob es die nicht mehr gibt oder ob man das als erfolgreich beurteilt, wie auch immer. Da muss es noch konkret sein. Jetzt ist drohend. Also, wenn die Polizei als ominöses Wesen den Eindruck hast, von dir geht eine drohende Gefahr aus, dann kann sie dich auch in Gewahrsam nehmen und muss dich dann schon nach 3 Monaten das gerichtlich überprüfen lassen. Also, das ist auch eine ganz neue Qualität. Man kann Leute tatsächlich 3 Monate ohne richterlichen Beschluss festhalten, ohne dass das überhaupt im Gericht zur Kenntnis gebracht werden muss. Und was das im Endeffekt beendet, ist dann halt der Wegfall Gewahrsamszweck, sprich von dir, die geht dann keine drohende Gefahr mehr aus, wie immer das passieren soll. Oder halt ein Richter beendet das Ganze, was auch sehr kritisch zu sehen ist, weil die Richter sind in der Regel nicht unterbelastet, urteilen sowas natürlich nach Aktenlage. Und die Aktenlage ist nun mal, beziehungsweise die Beweislage kann ja so nicht vorhanden sein, man hat ja noch nichts getan, man ist ja nur drohend gefährlich. Insofern ist das durchaus eine sehr schwierige Sache, was ich rechtsstaatlich für ganz problematisch halte. Ja, und als letztes, man kann sich's eigentlich denken, man hätte es fast nicht dazu schreiben müssen. Bei einer drohenden Gefahr kann man natürlich auch zur elektronischen Überwachung greifen, sprich zur Quellen-TKÜ, sprich dem Staatstrojaner. Dass das exzessiv genutzt werden wird, ist uns, glaube ich, allen klar. Und ich habe so als Fazit so das dumpfe Gefühl, da geht es schlussendlich drum. Ich glaube, auch einem Herrn Herrmann oder Seehofer ist klar, dass das Ding kassiert werden wird. Überbleiben werden wahrscheinlich die erkennungsdienstlichen Maßnahmen, die Quellen-TKÜ, vielleicht noch ein paar Kontaktverbote. Das ist so meine Einschätzung. Ein gewisses Vertrauen habe ich in unsere Verfassungsgerichte, dass das so nicht stehen bleibt. Aber das, glaube ich, ist dann das, worum es schlussendlich gegangen ist, dass man belästigen und schnüffeln kann ohne Ende. Das ist, glaube ich, so, dass der tiefere Hintergrund, wobei der ganze Rest, der ja eine wunderschöne Vorlage für einen Polizeistaat ist, erstmal abgeräumt werden muss. Ja, wir lassen es natürlich nicht so stehen. Wir schauen gerade, wie wir die entsprechende Verfassungsklage anleihen. Die wird natürlich kommen. Also kann man so ein Gesetz nicht stehen lassen. Ich habe allerdings momentan wirklich das Problem, und ich glaube, das haben wir alle. Es brennt an allen Ecken und Enden. Wir sind, glaube ich, insgesamt bald mehr vor Gericht als auf Parteitagen. Und das ist überhaupt nicht gut. Also es hagelt wirklich Gesetze, die ein schlimmer sind wie das andere. Und es kann keine Lösung sein, dass wir die ständig wegklagen müssen. Da muss was anderes her. Sammelklagen in dem Sinn von, dass man mehrere Gesetze zusammenfassen kann, gibt es noch nicht. Okay. Ja, Fragen dazu. Ich hätte mal so einen Einwurf, weil du das gerade auch sagtest mit dem Klagen. Auch ich habe so das Gefühl, dass wir im Moment einen Punkt erreicht haben, an dem politisch Dinge entschieden werden, die den Entscheidern eigentlich, wo den Entscheidern eigentlich bewusst sein muss, dass die nicht haltbar sind. Sie werden aber erstmal umgesetzt und man wartet dann so lange, bis irgendjemand mit einer Klage das Gegenteil beweist. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass das behindert natürlich die politische Arbeit, weil man sich mit den ganzen Geschichten juristisch auseinandersetzen muss. Und gerade in unserer Situation bindet das natürlich unheimlich viel Manpower, weil wir ja dann doch da versuchen, nicht nur versuchen, sondern wir müssen eigentlich, rein schon aus dem rechtsstaatlichen Gedanken her, entsprechend dagegen angehen. Dietmar, du hast gesagt, das kostet uns sehr viel Kraft, dem kann man nur zustimmen. Wenn ich jetzt die Geschichte mal nehme und werfe mal ein, obwohl es ja nicht eins zu eins vergleichbar ist, das ist dieser Gustl Molat, den ihr ja hattet in Bayern, der ja dann in Gewahrsam genommen wurde. Auch der war ja jahrelang quasi von der Außenwelt abgeschnitten und hatte eigentlich dann auch wenig Möglichkeiten aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb, seine Wiederaufnahme oder die Wiederaufnahme seines Films zu bringen. Kann man das gleichsetzen mit dem, was da jetzt passiert? Ich würde eher sagen, dass es noch schlimmer ist, weil Gustl Mollat gab es ja eine Beweislage, auch wenn sie falsch war. Das konnte man zumindest von außen vernünftig angreifen. Das ist bei einer so einer unbestimmten Rechtslage ist es sehr, sehr schwer, wo dann auch, wenn man es schafft, dass man entsprechend Druck erzeugt, dass es geprüft werden muss. Ja, was prüft man? Und man darf auch nicht vergessen, wir haben völlig zu Recht den in NRW den Fall eines Amri angegriffen, dass man da schon sehr lange Dinge wusste und nichts getan hatte. Allerdings, was soll man tun? Der hat ja auch noch nichts angestellt. Wir sind da durchaus in einem Bereich, in dem die Bevölkerung sehr viel Verständnis für Maßnahmen hat, bis es halt selbst trifft, aber der auch sehr schwer rechtlich zu fassen ist. Aber statt dass da mal eine vernünftige Debatte gibt, wo man überhaupt ansetzen kann, was man machen kann, wo jetzt irgendwo die Grenzen eines, sage ich mal, sich auch bei Menschen, von denen eine gewisse klare Gefährdung ausgeht, die drohende Gefahr, die liegt nicht im Kopf, also die aber vielleicht noch nicht konkret ist, das wird nicht gefischt, stattdessen werden solche Klopper reingeschmissen. Und wie du sagst, man probiert es halt einfach immer, ja, und dann wird es halt kassiert und dann legt man halt nach dem entsprechenden Verfassungsgerichtsurteil die nicht ganz so schlimme Variante nach, die dann hoffentlich niemand erfolgreich angreifen wird. Und dann hat man auch das meiste erreicht. Das ist, ich finde das extrem schwierig. Und ich weiß nicht, ob sich Seehofer und Konsorten, es ist in anderen Bundesländern auch nicht viel besser bewusst sind, welchen Schaden sie hier auch wirklich, nicht nur dem Rechtsstaat, sondern auch dem Staatsgefüge, das ja auch auf Vertrauen in die staatlichen Organe beruht, wirklich zufügen. Also ich finde es ganz schwierig. Also ich kenne das ja immer noch so, dass man sagt ja im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, bei Gerichtsverhandlungen, so wäre meine rechtsstaatliche Überzeugung auch, wenn man dem Angeklagten das nicht beweisen kann, was man ihm vorwirft, dann kann man ihn auch entsprechend nicht verurteilen. Hier habe ich jetzt aber ja den Fall, dass man ja meint, es könnte etwas passieren durch Person XY und halt präventiv tätig wird, was ja eigentlich zu fatalen Fehlurteilen führen wird, definitiv, die es ja jetzt schon gibt, wo die Justiz aber seltenst in der Lage ist, diese zuzugeben. Das heißt, diese ganze Geschichte verschärft sich ja um ein Vielfaches, ne? Ja, richtig. Und also ich habe es schon mal ganz boshaft überlegt. Also wenn man jetzt gerade den Hintergrund G20, was dort alles gelaufen ist, betrachtet, ist es vielleicht sinnvoller, wenn man nicht in den Pulk mehr mitmarschiert und dann vielleicht auf der Basis freund wird, sondern wirklich was anstellt, dann hat man wenigstens ein ordentliches Verfahren und ist nach einem Jahr wieder draußen. Ja, ich habe Michael Bernd am Mikrofon. Ja, danke. Ich mache ja Bundestagswahlkampf jetzt im Norden, hauptsächlich denke ich in Niedersachsen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Landesgesetz aus Bayern. zwei Fragen. Einmal, was mache ich jetzt damit in meinem Bundestagswahlkampf mit diesem Gesetz? Und du hast angesprochen, wir brauchen eine vernünftige Debatte. Ich würde mir ja wünschen, dass wir Piraten diese vernünftige Debatte anstoßen. Haben wir denn Vorschläge? Tja, würde ich sagen, Frage 1 Dietmar, Frage 2 Haki oder Carsten? Ja, also was du damit im Bundestagswahlkampf im Norden anstellen kannst, man kann es natürlich nehmen und eben um diese Debatte einzuleiten und zu sagen, Leute, so geht's nicht, das ist keine Lösung. Lass uns über tatsächliche Lösungen, wie man auch mit schwierigen Fällen umgehen kann, reden. Ich denke, in der Bevölkerung existiert durchaus der Wunsch, Fälle wie Amri zu lösen. Es gibt natürlich die Ecke, die wegsperren. Aber es gibt auch genügend Menschen, die nach sinnvollen Lösungen suchen, die sich der Problematik bewusst sind. Und ich glaube, diese sollte man im Rahmen des Bundestagswahlkampfs auch abholen, dass man sagt, okay, wir schauen hier nicht blauäugig in die Gegend, sondern wir sehen halt einfach Probleme und wir machen Vorschläge und wir suchen nach Lösungen. Ich glaube, das wäre durchaus ein Weg, den man gehen kann. Okay, die zweite Frage. Wer von euch beiden will? Achtung mal, Carsten, ich bin gerade noch im Aufarbeiten der Pressesitzung, sorry. Okay. Ja. Ich glaube, die Frage lässt sich so auch nicht einfach beantworten. Weil, das stimmt. Weil ich ziehe die ganze Geschichte mal mehr in den Populismus hinein und nichts anderes ist das, was da gerade in Bayern passiert. Man versucht damit, dem jetzt im Wahlkampf natürlich dem Wähler vorzugaukeln, dass man eine Lösung hätte, um bestimmte Dinge zu verhindern. Das ist natürlich Bullshit. Man wird damit nichts verhindern, weil ich ja überhaupt nicht weiß, ob tatsächlich etwas passiert, sondern man vermutet ja nur etwas, das kommen könnte. Hinterher zu sagen, man hat damit etwas zu verhindern, ist natürlich leicht, aber wie ich schon sagte, reiner Populismus. Hier hilft eigentlich nur eine vernünftige Aufklärungsarbeit und dann tatsächlich das Verhindern von Straftaten, wenn man die entsprechende Beweislast hat und dann entsprechend eingreifen kann. Jetzt hat man das ja auch in Koblenz, glaube ich, gesehen. Da muss ich mich fragen, egal der Herkunft dessen, der da nun tätig geworden ist, wo hat er denn diese Waffe her? Das wäre der Ansatz, herauszubekommen, wo die Waffe herkommt und solch einen Handel zu verhindern. Und die Munition dazu muss ja auch noch beschafft werden. Und das war ja nun kein geringer Umfang, den er da mal eben in die Wände gehauen hat und dabei natürlich dann auch nochmal ein Menschenleben ausgelöscht hat. Die Frage ist, ob ich da mit so einem Gesetz dabei kommen kann. Und ich meine, weil da stand dem nicht auf die Stirn geschrieben, ein Gefährder ist ja nicht gewesen, wie man ja der Presse entnehmen konnte. Somit wäre er auch gar nicht mit in diesen Kreis gekommen. Von daher sind diese Aktionen, die man da jetzt in Bayern plant, völlig ungeeignet, solche Straftaten in irgendeiner Form zu verhindern. Wie man das natürlich dem Wähler dann im Wahlkampf vermitteln kann, der ab und zu ja dazu neigt, solchen Populismus gerne aufzunehmen. Lieber Michael, das ist natürlich schwierig. Da können wir nur mit den Argumenten kommen, dass das nur Vermutungen sind, denen man nachgeht, aber man keine Fakten hat. Und die Gefahr, dass dort dann halt Unschuldige irgendwo im Gefängnis verschwinden, ist um ein Vielfaches höher als die entsprechende oder der entsprechende Nutzen. Also von daher halte ich so ein Gesetz für absolut ungeeignet. Und das gilt es dann entsprechend nach außen darzustellen. Ja, es ist ja auch tatsächlich ein sehr frommer Wunsch, im Vorfeld schon erkennen zu wollen, dass jemand Böses im Schilde führt. Ich habe auf Twitter gerade eine hübsche Diskussion am Bein, weil ich jetzt justlich einen Blogpost geschrieben habe zum Thema, ob Abschiebung zur Verhinderung von Verbrechen denn ein geeignetes Mittel wäre. Das ist immer so eine Geschichte. Ich meine, du kannst ja auch, wenn jemand nicht befürwortet wird und hier eben seinen Bescheid kriegt, dass er auszureisen hat, kannst du ja auch nicht wissen, wenn der jetzt nicht ausreisen kann, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel eben keine Staatsbürgerschaft wirklich, ob der jetzt hingeht und böse Dinge tut oder nicht. Ich bin momentan auch noch so ein bisschen an dem Punkt, die Polizei sagt, da ist eine drohende Gefahr. Ich frage mich gerade, wie jetzt die Leute, die dieses Gesetz entworfen haben und zur Abstimmung vorgelegt haben, wie die sich vorstellen, dass die Polizei diese drohende Gefahr erkennt. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Ja, du hast aber Schönes angesprochen. Uns Hermann ist da ganz groß auf den Trip, dass man mit Software Verbrechen vorhersagen kann. Da liegt er zum einen gar nicht so falsch. Ich kann sehr präzise vorhersagen, wie viele Einbrüche im nächsten Jahr in München Süd geschehen werden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mir keinerlei Scheiß, dass ich sage, wer in welches Haus einbricht. Das ist etwas, was er, glaube ich, sehr, sehr gerne verwechselt und was ihm wahrscheinlich auch von entsprechenden Firmen entsprechend falsch verkauft wird. Die haben ja auch ein Verkaufsinteresse. Und da drängt sich natürlich eine ganz konkrete gesellschaftliche Gefahr auf, dass man dann auf Basis von irgendwelchen Berechnungen, Algorithmen zur drohenden Gefahr erklärt wird, weil man vielleicht einmal bei irgendeiner Demo mitgelaufen ist. Dann war man vielleicht am Sonntag drauf in der Moschee und war in seiner Jugend in irgendeinem seltsamen Verein. Dann ist da schnell was berechnet, was vielleicht tatsächlich einen gewissen Peak in der Gefährlichkeit einer Personengruppe gibt. Aber darauf auf Einzelpersonen zu schließen, halte ich für eine absolute Katastrophe. Und da geht es meiner Meinung nach durchaus irgendwo ein gewisser Trend hin, das dann doch zu tun und hier halt einfach Statistik und Software komplett misszuverstehen und damit noch mehr Schaden anzurichten. Ja, ich finde es auch manchmal sehr interessant, was diese Leute denken, was Technik alles kann. Das ist unfassbar. Kleiner Hinweis an die Zuhörer. Ihr seid herzlich eingeladen, am Gespräch teilzunehmen. Das Saalmikrofon ist ja da. Seid so nett, schreibt eure Wortmeldungen ins Pad, damit ich sie dann auch wirklich ganz bestimmt sehe. Und ihr dürft da also ohne weiteres teilnehmen. Ich habe dann jetzt nochmal eine Frage, weil solche Gesetze müssen ja nun auch in diesem Fall durch den Landtag. Und da stimmen die Abgeordneten ja ab. Ich meine, dass die CSU das Gesetz toll findet und dafür stimmt, geschenkt, das ist halt so. Aber was haben denn die anderen gemacht? Ja, danke für die Frage, das hätte ich fast vergessen. Das muss man auf jeden Fall erwähnen, weil es einfach zu unschön ist. Es haben natürlich dagegen gestimmt einige Fraktionen, nämlich die Grünen und Claudia Stamm. Die Freien Wähler, das neue Aktionäre Haufen, die haben sich enthalten. Und ebenfalls enthalten hat sich unsere große potenzielle Opposition. Wer hat uns verraten? Richtig, die Sozialdemokraten. Sie haben nicht dagegen gestimmt, sie haben sich enthalten. Wollte ich gerade sagen, wenn ich mich enthalte, stimme ich ja nicht dagegen. Ne? Richtig. Also gerade die SPD, die hier sich als Opposition irgendwie verstehen und profilieren möchte, hat sich hier ganz firm enthalten. Es gab auch keine großartigen Beiträge. Der einzige wirkliche Redebeitrag dagegen war von Claudia Stamm. Die Grünen haben sich da auch nicht groß aus dem Fenster gelehnt. Und ansonsten hat man da einfach nur mit großen Augen zugesehen und die CSU machen lassen. Wo nichts verloren gewesen wäre. Die CSU hat die absolute Mehrheit. Sie hätte so und so beschließen können. Aber man hatte nicht mehr den Arsch, dann dagegen zu stimmen. Ja, das ist extrem ärgerlich. Mal nochmal zurück zum Gesetz. Also so prinzipiell gesehen, die Polizei an sich kann jetzt also sagen, der Herr, die Frau XY, ist eine drohende Gefahr. Die sperren wir jetzt mal weg für 3 Monate. Welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich? Weil es gibt ja keine Anklage, es gibt insofern keinen Vorwurf. Vertreten die sich selbst oder werden die da einfach mal eingesperrt und ansonsten kümmert sich keiner? Ich verstehe das nicht. Irgendwo, da muss doch dann auch mal ein Anwalt dazwischen kommen, da muss man das doch irgendwie, man muss sich da doch gegen wehren können. Man kann natürlich selbstverständlich seinen Anwalt verständigen, der kann auch ganz fleißig Kontakt halten. Also es ist ein Gewahrsam, es ist keine Haft. Man hat auch die durchaus, was heißt hier mehr Freiheiten, dass man sitzt trotzdem im Knast, auch wenn man vielleicht mehr kriegt. Das macht es gerade sicher nicht fett, aber tatsächlich hat man effektiv erst die Möglichkeiten, nach 3 Monaten vorzugehen, entsprechendes einzureichen. Und dann ist die Frage, wer macht es dem Richter glaubhaft, schafft es der Anwalt, dem Richter glaubhaft zu machen, dass das Bullshit ist, dass man eben keine drohende Gefahr ist. Und vor allem glaubhafter als die Polizei, die ja dann irgendwelche Dinge aus dem Hut zaubert, was bei einer drohenden Gefahr überhaupt nicht schwer ist. Man sieht halt irgendwelche Vergleiche zu irgendwelchen Leuten, die Anschläge verübt haben, übrigens alle Brot gegessen und Wasser getrunken. Also so Vergleiche kriegt man schon her. Insofern sehe ich das wirklich ganz, ganz schwer. Und es fehlt auch, das denke ich, ist auch allen klar, selbst den positiv eingestellten Juristen, es verfehlt einfach ein begleitendes Verfahren. So sprich, wo ist tatsächlich, welche Qualität von Anhaltspunkten brauche ich, dass jemand eine drohende Gefahr wird? Für was muss er bedrohen? Das ist auch noch nicht so wirklich festgelegt. Also für ein Gewahrsam reicht das normale Eigentum nicht. Das reicht für den Rest. Aber so richtig festgelegt ist das noch nicht. Und ich finde es sehr schwierig, dass man das jetzt, dass man hier einfach einfach auf diese Tour eigentlich eine neue Rechtsqualität, die in keinster Weise irgendwie geregelt ist bislang, eingeführt hat. Also momentan ist alles offen und im Laufe der Jahre, wenn es die Gerichte schon richten, wissen wir es momentan so wirklich, wie man es gern oft macht. Also das Verfassungsgericht wird es dann schon konkretisieren, dann beschließen wir es nochmal und den Rest werden die Gerichte dann schon klarstellen. Ja, da sehe ich aber einiges auch so auf die Landesregierung zukommen. Ja, so grundsätzlich ja, zu ermitteln und anzuklagen ist ja auch nichts. Ein Prozess gibt es auch nicht. Das ist echt schwierig. Und die elektronische Fußfessel hat ja tatsächlich rechtlich dieselbe Basis, ne? Ja, sogar ein bisschen einfacher. Also die elektronische Fußfessel kann schon bei Gefährdung bedeutender Rechtsgüter, mein Gott, das ist so ziemlich alles. Also auch wenn du im Verdacht stehst, irgendwelche Sachen zu beschädigen, kann die Geräte schon von erheblichem Wert, was immer erheblicher Wert ist, kann dir schon angeordnet werden. Dass auch dieses wird erst nach 3 Monaten im Endeffekt kontrolliert. Genauso als Fährung-Gebote, die jetzt auch nicht weniger knackig sind. Man darf halt dann zu Hause bleiben, aber das schafft auch die Möglichkeit eines Hausarrests, was jetzt vielleicht besser ist wie die Haft, aber auch nicht ohne ist. Und es fehlt ja einfach es wird es wahrscheinlich nicht besser machen, aber es fehlt allein schon der Rahmen, was ist eigentlich so wirklich was. Wie kann man damit umgehen? Der muss erst noch gezogen werden und ich denke, da wird's. Also ich hoffe nicht, dass es in Anfangszeiten Katastrophen gibt, werden wir das Gesetz hoffentlich vorher wegkriegen. Weil so wie das steht, ist das ein Blankoscheck vom Polizeistaat, nicht weniger. Ja, ne? Noch 2 Regierungen weiter und dann stehen wir halt da. Das ist ja das Dumme, ne? Ja, man hört ja, dass der gute Herr Herrmann gerne Bundesinnenminister werden möchte. Siehst du da eventuell einen Zusammenhang mit diesem Sheriff-Gesetz? Ja, aber selbstverständlich. Er will sich natürlich entsprechend profilieren und auch außerhalb Bayerns eine gewisse Stimmung dafür machen. Gewählt kann er nicht werden. Aber dass man das dann auch auf die CDU ein entsprechender Druck entsteht, dass er halt sowas von beliebt ist und die Bevölkerung ihn so gern als Bundesinnenminister hätte, dass er dort auch so einen deutschlandweit einen wunderschönen Polizeistaat einrichten kann. Das, denke ich, ist so sein Plan. Er fährt schon länger die Masche, viel Hart, viel Geschrei, viel Populismus, ganz, ganz viel Action und wenig Sinn dahinter. Und fährt damit nicht so erfolglos. Also die allgemeine, ich sage jetzt mal ganz spöttisch besorgte Bevölkerung, nimmt es durchaus positiv auf, dass hier was getan wird. Ob das sinnvoll ist, das überlegt man sich erst nachher. Was natürlich in diesen, das ist eigentlich wie überall ein bisschen schwierig, weil sinnvolle Maßnahmen beinhalten ja immer ein gewisses gefühltes Risiko einzugehen. Unterm Strich wird es besser, das ist richtig. Aber man muss Menschen Freiheiten geben und da haben wir anscheinend ein Riesenproblem damit. Man muss auch mal was riskieren, damit es besser wird. Dieses Gesetz wird nicht zu weniger Straftaten führen, sie werden nur andere Leute begehen. Zum Beispiel Freiheitsberaubung durch die Polizei, also nach alter Diktion. Nach neuer ist ja dann gesetzkonform. Dietmar, was wissen wir denn noch zu den Begleitumständen? Das Gesetz ist ja nur ein Punkt, der wahrscheinlich eine entsprechende Reichweite hat und damit dann natürlich auch über die Presse weit über die Landesgrenzen hinausging. Es gab ja, du hast es glaube ich eben auch schon einmal angesprochen, in Amerika ist es ja auch gang und gäbe, dass man Prognosen erstellt. Auch in Hannover hat man 2015 einen Test gefahren mit einer Software von IBM, wo man die Stadt in Sektionen aufgeteilt hat. Hier waren es über 5000, die 150 mal 150 Meter hatten, wo man dann die einzelnen Daten mit eingefüttert hat und so Rückschlüsse ziehen konnte oder wollte, ob und wann denn wohl die nächste Straftat in welchem Bereich geschehen wird. Gibt es solche Begleitumstände auch bei diesem Gesetz jetzt in Bayern? Also nicht offiziell. Ich weiß, dass Bayern einen vergleichbaren Versuch hatte. Mit Precop hieß das, glaube ich. Er kann nicht so übermäßig erfolgreich gewesen sein. Also es gab nur eine Verlautbarung, wie toll das Ganze war. Und dann seitdem ist das Schweigen. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass man sowas durchaus im Hinterkopf hat, dass man per Software-Vorhersage sowas steuern will. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, aber in diesem Fall ist mir jetzt nichts bekannt, dass es zur Begründung angeführt worden wäre. Das heißt, wir hätten dann ja durchaus den Fall auch, dass man sich mit, Gott, nennen wir es halt mal auch einer entsprechenden Vorgeschichte vielleicht, die aber vielleicht gar nicht zum Tragen mehr kommt, nur halt als Vorgeschichte existent ist. Man befindet sich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und fällt dann mit in diese Geschichte hinein und verschwindet dann erstmal. Ja, das ist durchaus vorstellbar, ja. Das ist durchaus möglich. Vielleicht kriegt man erstmal die niederschwelligeren Ansagen verpasst. Also, was weiß ich, Menschen, die an 7 linken Demonstrationen waren, ich gehe jetzt einfach mal aus der eigenen Perspektive raus, vielleicht auch rechten, die haben dann, was weiß ich, sonntags die Innenstadt zu vermeiden, damit es nicht gewalttätig wird. Solche Geschichten sind durchaus vorstellbar. Und wenn man die Dinge jetzt zusammenfügt, so ein Gesetz mit diesen Möglichkeiten, die Erforschung oder der Test von Software, die Prognosen über Kriminalität erstellt und generell der ganze Überwachungsapparat, der ganz fleißig mit der Erkennung momentan getestet wird, dann hat man vielleicht eine Ahnung, wo der Zug im Endeffekt hinfahren soll. Und ich denke, das ist Herrn Herrmann durchaus bewusst, welches Fass er hier aufmacht und welche Möglichkeiten er schafft. denke, er findet es noch total geil, weil ihn betrifft es ja nicht. Wenn ich nochmal so einen Vergleich ranziehen kann, das wäre dann der Fußball, wo es ja für bestimmte Menschen einfach auch ein Stadionverbot gibt. Jetzt hast du gerade angeführt, jemand, der halt 7-mal an irgendwelchen linken Demonstrationen teilgenommen hat. Gefährderdatei, es gibt ja auch andere Dateien, deswegen der Vergleich zum Fußball, also diese sogenannte Fan-Datei, in die man ja auch schneller geraten kann, als man sich das vorstellt. Man ist halt zur falschen Zeit am falschen Platz. Dann könnte ich mir doch auch durchaus vorstellen, dass es heißt, es gibt eine Demonstration in Berlin, nennen wir sie FSA, keine Ahnung, und mir wird das Zureisen nach Berlin einfach untersagt. Das wäre jetzt ein Szenario, was ja eigentlich auch recht gruselig ist, aber gar nicht so abwegig, oder? Das Szenario ist durchaus realistisch und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht nur beim Hermann, sondern bei manchen Law and Order Schädel durchaus ein gewünschter Effekt ist, dass halt die schlimmsten, wie soll ich es nennen, diese ganzen Begriffe sind alle total bescheuert, dass halt die schlimmsten Gewalttäter daran gehindert werden, zur nächsten FSA, da war noch nie was, zur nächsten G20-Demo zu fahren und dort, schlimme Dinge zu tun. Ich tue mich mit konkreten Beispielen hart, weil so effektiv ist deutlich weniger vorgefallen, als in den Zeitungen stand. Insofern will ich das jetzt nicht hochherzen, aber ich denke, das ist durchaus ein Hintergrund, der so im Hinterkopf war und der auch von vermutlich erschreckend vielen Menschen begrüßt werden wird. Nun kenne ich viele, die bei der G20-Demonstration anwesend waren, die aber nun mit Gewalttaten und dergleichen mal überhaupt nichts am Hut haben, sondern dort eigentlich zum Ausdruck bringen wollten, dass sie mit den Gesprächen, mit den Umständen überhaupt nicht einverstanden sind. Wenn es dann tatsächlich möglich wäre, auf polizeilicher Ebene solche Menschen von vornherein, warum auch immer, von solchen Demonstrationen auszuschließen, dann sind wir doch wohl auf einem Wege in eine Staatlichkeit, die doch von uns eigentlich überhaupt niemand möchte. Also bleibt uns doch nur, massiv und auch entsprechend aggressiv gegen solche Gesetzesentwürfe oder Gesetze vorzugehen, ne? Ja, muss ich da absolut zustimmen. Und effektiv, beim Fußballfans hat es irgendwie niemanden gestört. Aber tatsächlich war das schon ein massiver Eingriff in die Freizügigkeit. Wenn man daran gehindert wird, auf eine Demo zu gehen, ich denke, da soll der Zug ja durchaus hinfahren, ist das dann auch eine Aushöhlung des Versammlungsrechts, was ja ein sehr hohes Grundrecht ist, das ja dann schlussendlich fast nach Belieben unterminiert werden kann, weil wer regelmäßig demonstriert, war auch irgendwann mal auf irgendeiner Anführungszeichen gewalttätigen Demo, da hat es garantiert irgendwo eine Sitzblockade gegeben oder ähnliches, was man ja auch wunderschön irgendwie in den Gewaltbegriff reingebracht hat, wie auch immer man das in breiter Fläche akzeptiert hat, also ich halte es ja genauso bescheuert, aber die ganze Diktion geht in eine, wie du schon sagst, in eine Staatlichkeit, in der man definitiv nicht mehr leben will. Das ist eine Obrigkeitshörigkeit und eine Polizeistaatlichkeit, die eigentlich mit der altgerühmten Freiheit demokratischen Grundordnung absolut nichts mehr zu tun hat, sondern das ist dann wirklich Polizeistaat. Jetzt mal so aus eurer Sicht, also du und auch Esmeralda, aus Bayern, wie nehmt ihr denn im Moment die Stimmung wahr? Also man hat natürlich einen kleinen Aufschrei erlebt, als jetzt dieses Thema aufkam, aber ich muss ehrlich gestehen, außerhalb unserer oder meiner Blase ist in der Presse nicht mehr viel davon wahrzunehmen und auch so im Gespräch mit anderen kommt dieses Thema auch nicht weiter hoch. Man hat es vielleicht mal wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, gesagt so, ja, okay, ist halt blöd, ne? Und dann wurde es wieder zu den Akten gelegt und man geht wieder zum Tagesgeschäft über. Ist das tatsächlich so oder ist das eine falsche Wahrnehmung meinerseits? Ja, das ist Bayern, ne? Was mich ehrlich gesagt auch irgendwo ein Stück weit wundert, weil als Journalist, ich würde auf der Palme sitzen und mit Kokosnüssen werfen. Ganz ehrlich, jetzt stellt euch mal vor, ich bin Journalist hier in Bayern und dann kommt so irgend so ein bayerischer Snowden an und drückt mir Unterlagen in die Hand, die wirklich brisant sind, und ich veröffentliche das, und dann bin ich Gefährder vom Standpunkt unseres derzeitigen Landesinnenministers aus. Man muss sich die Dimensionen schon mal etwas genauer vor Augen führen. Es ist ja tatsächlich so, dass jeder Gefährder sein kann. Du brauchst ja bloß mal dich zu verwählen, wenn's jetzt ist und sie dich auf dem Kieker haben. Und das gehört zu den Sachen, es wundert mich, dass die Journalisten nicht wirklich alle zusammen Sturm laufen. Ich verstehe es nicht. Also, ja, ich stimme Astrid zu. Der Aufschrei ist sehr klein. Das sieht man aber auch in der Wahrnehmung, also dass SPD nicht mal dagegen gestimmt hat. Die Wahrnehmung ist dafür einfach nicht da. Das interessiert irgendwie keine Sau. Und der Aufschrei, den es überhaupt gab, das war Heribert Brandl oder ein paar Journalisten nachgezogen haben. Mehr gab es nicht. Wenn der doch einigermaßen deutlicher Artikel nicht gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich gar nichts gegeben. Und nee, dass sich die Journalisten, ich weiß nicht, ob sich die Einzelnen nicht doch bedroht fühlen, aber das sieht man beim Netzdurchsetzungsgesetz schon, eine Zensur tut offensichtlich den Vermarktungsinteressen der Verlage nicht weh. Und insofern haben hier die Journalisten wahrscheinlich auch keine wirklich freie Hand, dagegen anzuschreiben. Weil die Medien hätten, glaube ich, kein Problem, beide Konzepte, inklusive dem Herrn Minister, ganz schnell zu entzeugen. Die Meinungsmacht ist schon gewaltig. Ja, es ist bedrückend irgendwo, ne? Wenn du dir das überlegst. Also jetzt von den Zeitungen her, von den Printmedien her, auch von den Internetangeboten her, scheint es dann tatsächlich jetzt so weit zu sein, dass die Zeitungen, die alten Informationsmedien, die Verlage so weit in einer Hand sind, dass man tatsächlich solche Nachrichten ja klein klopfen kann und so tun kann, als wäre nichts passiert. Ich meine, da war ja noch nicht mal ein Fußballspiel. Ja, es war auch sonst nichts, aber in Bayern, es ist nicht eine Hand zum zwei Hände, aber die verstehen sich anscheinend ganz ausgezeichnet. Und insofern tun sie sich nicht weh. Bei den kleineren Verlagen hat man allerdings auch nichts gehört, das war wohl nicht ihr Thema. Aber dann fällt doch diese ganze Geschichte auch schon wieder so ein bisschen in den Rahmen von wegen, wer nicht zu verbergen hat, mein Gott, der wird doch damit auch leben können, bla bla bla bla bla bla. Das macht die ganze Geschichte ja noch schwieriger. Vor allen Dingen bringt sie uns ja wieder in eine Situation, dass wir eigentlich völlig offensichtlich und dann auch noch aggressiv, wie ich es vorhin schon sagte, gegen diese Thematik vorgehen müssen, was uns aber wieder in eine Position bringt, zu sagen, das ist aber blöd, was die da machen. Und dieses dem weder noch zu vermitteln, ich glaube, das war auch das, was Michael vorhin anbrachte, fällt da ja mit rein, dass wir wieder in der Position sind mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, das geht nicht, das kann so nicht bleiben, wir müssen dagegen vorgehen. Das ist so mein Empfinden, aber ich habe keine andere Idee, was man sonst tun kann. Also es gibt ja nur diese Möglichkeit zu sagen, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Und das ist in diesem Fall ja dann die Klage. Ne? Ja, das ist das, was ich vorher schon angeschnitten habe. Ich hatte eigentlich nie einen Teil meiner politischen Tätigkeit in Gerichtssälen zu verbringen. Mir tun es viel zu oft. Politik sollte eigentlich auf anderer Ebene stattfinden, aber ich sehe bei diesem Gesetz, es muss weg. Ich halte es für nicht nur zutiefst verfassungswidrig, ich halte es für absolut verfassungsfeindlich. Und irgendjemand muss was unternehmen. Und wenn es sonst jemand macht, müssen es halt wir machen. Nichtsdestotrotz stellt uns das wieder in eine blöde Ecke. Es bringt uns bei einer Minderheitssympathien. Wenn die uns denn dann wählen würden, wäre schon viel gewesen, aber auch da haben wir Probleme. Und das vernünftig zu transportieren, ist immer mehr die Kunst. Und ich habe da auch keine wirkliche Antwort drauf. Mit dem, was man handeln muss, da bin ich überzeugt davon. Und dass man das entsprechend dann in den politischen Konsens trägt, in die politische Stimmungsmache trägt, da haben wir Probleme und da habe ich noch keine wirkliche Antwort drauf. Bei mir graut es um. Oh, Entschuldigung. Ja, du, es gibt etablierte Denkrahmen inzwischen. Ne? Ich meine, uns wird permanent erzählt, wir sind in Gefahr, wir sind in großer Gefahr, wir sind in Lebensgefahr. Also ganz ehrlich, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit bei einem terroristischen Anschlag hier jetzt ums Leben zu kommen, naja gut, okay, was noch unwahrscheinlicher ist, ist, dass dir irgendwie so ein Eisklumpen aus einer Flugzeugtoilette auf den Kopf knallt. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Es gibt zig Sachen, die in Deutschland viel gefährlicher sind. Das heißt also, die Überlegung müsste jetzt erstmal sein, erstens, wie durchbrechen wir diese Denkrahmen? Wie machen wir den Leuten klar, dass sie trotz Berichten über schlimme Taten in Deutschland aber immer noch sehr, sehr sicher sind und leben? Und dass es wirklich wahrscheinlicher ist, von einem Auto angefahren zu werden. Und dann natürlich schon auch eine Alternative vorstellen. Wie gehen wir denn jetzt mit Leuten um, die wirklich eine Gefahr darstellen? Und vor allen Dingen, wie finden wir heraus, wer stellt eine Gefahr dar? Wie gehen wir auch mit Leuten um? Das ist ja auch irgendwo was, die tatsächlich sehr extrem religiös sind und der Ansicht sind, Menschen, die nicht ihrem Glauben anhängen. Ich meine, die gibt es unter den Moslems genauso wie unter den Christen, die dann eben meinen, dass jemand, der nicht dem eigenen Glauben anhängt, minderwertig ist oder sein Leben verwirkt hat. Wie gehen wir damit um? Das ist eine Frage, die wir uns so gar nicht stellen. Und das ist auch was so ein bisschen anklang jetzt heute in der Twitter-Kritik an mich wegen meines Artikels. Dass die Leute mich einfach dahingehend missverstanden haben, dass sie meinen, ich dächte, man sollte die Leute einfach nur mal so lassen und dann würde das schon. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich noch sehr erstaunt über das, was da zum Teil einfach auch einer glaubensgegründeten Feindseligkeit kommt. Das sind wenige Menschen, das ist mir schon klar. Aber es gibt halt so ein paar. Und wie gehen wir damit um? Das sind die grauen Wölfe zum Beispiel. Was machen wir mit denen? Und um diese Frage drücken wir uns ja schon die ganze Zeit irgendwo rum, weil wir sagen, ja, meine Güte, das Gros der Leute, der kommt, die sind aber okay. Und das ist auch richtig, das stimmt. Ja? Nur dieser kleine Anteil, da haben wir natürlich so ein bisschen einfach auch die Diskussion vermieden. Und das gehört zu den Sachen, da sollten wir vielleicht dann auch nochmal bei. Aber ich habe noch eine Wortmeldung von Paki. Ja, weil der Dietmar ja meinte, so, was könnten wir tun? Mich erinnert die jetzt immer weiter grassierende Grundrechtseinschränkung und auch grassierende, erschreckende Gesetzgebungen, wie das in Bayern der Fall ist, aber auch in NRW, wo diverse Gesetze der rot-grünen Regierung rückgängig gemacht werden, die auch so mehr oder weniger unterm Radar laufen, aber letztendlich auch unglaublich sind an den Ausnahmezustand, den Frankreich jetzt seit mehreren Monaten verhängt hat. Und ich finde, wir könnten das einfach auch mal so titulieren. Das ist ein unterschwelliger Ausnahmezustand, der da hergestellt wird. Und wenn man sich die Ausweitungen anguckt, die da noch geplant sind, die jetzt vor kurzem beschlossen worden sind, der Umgang mit der Politiker damit, warum, die ganze Argumentationskette, die ja in sich komplett lückenhaft und teilweise auch völlig verlogen und bigott ist, müssten wir das im Prinzip so begleiten. Also natürlich müssen wir das juristisch bekämpfen. Das unterstütze ich total. Bin ja auch mit dem BUFO dabei, zu checken, was wir gegen Staatstrojaner und so weiter tun können. Aber wir müssen, glaube ich, auch in unserer Wortwahl einfach noch viel krasser sein und benennen, was dort eigentlich gerade wegbricht, nämlich der Rechtsstaat. Naja, vor allen Dingen die Freiheit, nicht? Also das ist ja das, was du eben schon erwähnt hast, dass man ja für vermeintliche Sicherheit immer mehr Grundrechte, in dem Fall die Freiheit, beschneidet. Und das ist natürlich völliger Bullshit, weil letztendlich werde ich, und das ist ja ein alter Spruch, beides dadurch verlieren, ne? Richtig, das ist im Prinzip schon passiert. Der Satz stimmt schon. Genau. Dietmar? Ja. Ja, danke. Ja, was vielleicht, da muss man schnell Gedanken machen, weil die Bundestagswahl steht vor der Tür, aber vielleicht, was Carsten gesagt hat, oder auch Paki sagt, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung, dass man deutlich aggressiver wird, deutlich deutlicher und auch provokanter. Also ich werfe das jetzt nochmal so in den Raum, das muss nicht erscheinen, aber vielleicht muss man auch wirklich mal einen Gegenentwurf geben, damit man auch eine gewisse Gegenöffentlichkeit kriegt, dass man jetzt wirklich jetzt nur exemplarisch, in der Form kann man sicher nicht umsetzen, dass man einfach sagt, der Gefahr finde ich geil, weil es ist die, die mich am wenigsten bedroht. Dass man vielleicht so mal reingeht, jetzt mal nur als Entwurf, aber... Das ist durchaus polarisierend, aber auch ein absolut gängiges Mittel, dass man mit Zuspitzung das Gegenteil von dem erstmal erreicht, was man auf lange Frist sieht. Aber man erfährt halt erstmal Aufmerksamkeit, man erfährt auf einmal Empörung und so funktionieren ja die heutigen Medien auch. Also haben wir ja ein paar Mal erlebt jetzt, auch in der eigenen Partei, dass jemand was ausspricht, was alle denken, was aber sich keiner getraut hat zu sagen. Da müssten wir spielen, das ist richtig, Dietmar. Ja. Und nicht nur das, eine Sache sollten wir dann dabei tatsächlich auch mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist eine Möglichkeit, Leute über einen langen Zeitraum, deutlich mehr als 3 Monate, ganz einfach mal wegzusperren. Und zwar ohne Anklage, ohne Prozess, ohne Ermittlung. Da gibt es dann auch keine Unschuldsvermutung, weil... da gibt es eben das entsprechende normale Vorgehen nicht. Heißt auf Deutsch, wir werden da schon auch wirklich in die Richtung stoßen müssen. Ne? So, schon mal drüber nachgedacht, dass man sich, dass man noch nicht mal mehr nachweisen kann, dass man unschuldig ist, weil da ist nichts mehr, da ist kein Boden mehr. Ne? Ja, okay, wir haben noch 2 Minuten. Wenn jetzt keine großartigen Fragen mehr aus dem Publikum kommen, so aus dem Stand, dann würde ich jetzt einfach mal dem Dietmar das Schlusswort in die Hand drücken. Ja, machen wir so, ne? Okay, ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Das Wichtigste ist, die bayerische Staatsregierung hat hier einen Klopper aufgelegt, der muss weg. Aber das, was wir daraus mitnehmen müssen, diese Entwürfe liegen sicher woanders auch schon in der Schublade und da müssen sie genauso verhindern, dass es überhaupt wieder hochkommt. Und wir müssen auch aufpassen, dass, wenn wir das jetzt Dinge wirklich wegklagen, wie auch immer, dass dieses Urteil nicht, wie es beim Staatstrojaner passiert ist, dann als Blaupause für etwas genommen wird, was gerade so verfassungsrechtlich eben mal noch durchgeht. So ist es ja geschehen. Also man hat ja das Urteil schlicht und ergreifend als Blaupause genommen, was man überhaupt noch machen könnte. ohne dass es komplett schief geht. Und ich denke, das kann uns hier natürlich auch wieder blühen. In diesem Sinne, lasst uns da weiterkämpfen und dass wir diese mittlerweile noch freiheitliche Gesellschaft, die aktuell, glaube ich, sogar die freiheitlichste weit und breit ist, wenn ich mir die Nachbarländer so anschaue, dass das auch so bleibt und nicht nach dem Willen eines Herrn Seehofer oder Herrmann, dass wir da mal eben an Polen und Ungarn rechts vorbeiziehen. Ja, vielen Dank. Jo, das war dann der dicke Engel für heute. Ich bedanke mich bei Dietmar fürs Kommen, bei Paki und Carsten fürs Mitmoderieren, bei allen Zuhörern für eure Anwesenheit und wünsche euch noch einen schönen Abend.